die Zeit im Nu. Wer sieht immer lustig aus mit ihrer roten Schleife im Haar? Das ist meine Liebste, meine beste Freundin Conny. Mit Conny macht die Welt Spaß, da erlebst du was. Meine Klügste, meine beste Freundin Conny. Ja, meine Freundin ist immer für mich da. Oh, oh, ist doch klar. Meine beste Freundin Conny, die ist immer für mich da. Na, ratet mal, wer hier ist. Hier ist Conny. Ich komme gerade vom Schwimmen. Das war heute wieder ganz toll. Fast so schön wie Ferien. Naja, richtige Ferien mit Wegfahren und so, das ist natürlich noch schöner. Besonders, wenn man dann im Zelt schlafen kann. Ach ja. Kann mir irgendjemand mal verraten, wie wir das ganze Zeug ins Auto bekommen sollen? Hm? Kein Wunder, dass Connys Papa stöhnt. Connys Familie will mit dem Auto zum Zelten an die Ostsee fahren. Und dafür haben sie gepackt. Und jetzt stehen vor dem Auto ein roter Koffer, ein grüner Koffer, eine große blaue Reisetasche, ein großer brauner Beutel, ein kleiner grüner Rucksack und ein Korb mit Proviant für unterwegs. Dann sind da noch das Schlauchboot mit den Paddeln, die Campingstühle und das Zelt. Außerdem ein Ball und das große Gummikrokodil sitzt hinten mit im Auto. Ja, Papa, Mama, Conny und Michael müssen natürlich auch noch mit. Connys Cousin Michael hat schon seine Tauchermaske mit dem Schnorchel aufgesetzt. Dabei sind sie vom Wasser noch ganz schön weit entfernt. Und der grau-weiß gestreifte Kater Mau? Der kommt nicht mit, sondern wird so lange von der netten Nachbarin versorgt. Schließlich ist es geschafft. Irgendwie hat alles wieder ins Auto gepasst. Geschafft. Bitte Platz nehmen. Die Fahrt an die Ostsee geht los. Da sitze ich aber, Michael. Nein, ich. Oh, Kinder, streitet euch nicht. Ihr sitzt da, wo ihr immer sitzt. Habt ihr den Proviantkorb auch nicht hinten hineingetan? Nein, der Fresskorb ist hier, Mama. Ah, das ist ja beruhigend. Sind wir bald da. Wenn du die Tauchermaske vom Gesicht nehmen würdest, könnte man dich viel besser verstehen, Michael. Ja. Nein, die behalte ich auf. Oh, nun fahr schon, Papa. Jawohl. Alles anschnallen. Los geht's. Conny rutscht vor Aufregung auf ihrem Sitz hin und her. Endlich sind sie unterwegs an die Ostsee. Und Michael fragt immer wieder: Sind wir bald da? Ein paar Stunden dauert es aber schon, bis das Ziel der Reise erreicht ist. Angestrengt gucken Conny und Michael aus dem Fenster. Wer sieht zuerst das Meer? Endlich ist es soweit. Oh, das Wasser reicht ja bis zum Himmel. Ja, es reicht bis zum Horizont. Da treffen sich das Wasser und der Himmel. Am Campingplatz versperrt eine Schranke die Zufahrt. Während Mama an der Anmeldung einen großen Zettel ausfüllt, erzählt der Mann dort, was sie alles erwartet. Gibt es denn auch einen Spielplatz? Ob es einen Spielplatz gibt? Es gibt einen riesigen Spielplatz mit einer riesen Rutsche. Die ist sogar überdacht und dreht sich mehrmals um sich selbst. Oh. Außerdem sind da jede Menge Schaukeln und Tierwippen und Karussells und eine große Schlange, auf der man reiten kann. Eine echte Schlange? Quatsch. Aus Holz natürlich. Ja, das stimmt. Und wir haben sogar eine Wasserrutsche für Wasserratten wie euch mit eurem riesen Krokodil. Wir haben sogar ein Schlauchboot mit. Na, das ist ja noch besser. Aber hier gibt es nicht nur Spielplätze und Strand. Nein, da ist auch noch das Kinderzelt, in dem ihr euch eure Gesichter anmalen könnt. Und da finden immer irgendwelche Spiele statt, die euch bestimmt Spaß machen werden. Gibt es auch Ponys? Ob es Ponys gibt? Und ob es Ponys gibt? Ganz hinten rechts ist der Ponystall. Da kann man sich Ponys ausleihen und am Strand ausreiten. Und mit euren Eltern könnt ihr Kutschfahrten unternehmen. Hurra, ich kann auf einem Pony ausreiten. So, und hier gebe ich euch einen Plan vom Campingplatz. Da seht ihr nicht nur, wo alles ist. Hier habe ich auch Kreuze mit den freien Plätzen für das Zelt gemacht. So, ja, danke schön. Dann wollen wir mal. Schnallt euch wieder an, Kinder. Denken Sie dran, Schrittgeschwindigkeit. Ja, natürlich. Und viel Spaß bei uns. Danke. Danke. Nun können Sie sich einen schönen Platz für Ihr Zelt suchen. Einen, der nicht zu weit vom Strand und vom Spielplatz entfernt ist, mit ein bisschen Grün und Schatten drumherum und an dem nicht so viele Autos vorbeifahren. Dann muss erst einmal der ganze Kofferraum ausgeräumt werden, denn natürlich liegt das Zelt ganz unten. Papa packt das Zelt aus und Michael reicht ihm einen kleinen Sack. Ja, die Fische. Du meinst die Heringe, die großen Nägel, mit denen die Zeltenden im Boden festgesteckt werden. Ach so. Mhm. Mit den Heringen befestigt Papa den Zeltboden an der Erde. Conny und Michael puzzeln inzwischen die Zeltstangen zusammen. Dann richtet Papa das Zelt auf. Mama hält die Stangen fest, während Papa die Zeltleinen spannt. Wir pusten schon mal die Luftmatratzen auf. Ist gut. Hier ist der Blasebalg. Ich hol ihn. Hier, Conny. Danke. Es dauert gar nicht so lange, bis das Zelt steht und die Sachen hineingeräumt sind. Danach ziehen Mama und Papa sich erst einmal andere Kleidung an, denn es ist ganz schön warm. Sie setzen sich auf die Campingstühle und trinken alle vier Limonade. Jetzt wollen Conny und Michael aber ans Meer. Bitte, bitte, Mama. Wir wollen in die Ostsee. Kommt ihr mit? Wir kommen ja schon. Wo geht's denn lang? Ich weiß es. Hier entlang. Hey, nicht so schnell. Papa mietet einen Strandkorb, damit sie nicht gleich einen Sonnenbrand bekommen. Conny und Michael laufen sofort ins Wasser. Michael bespritzt Conny mit beiden Händen. Salzig. Wirklich? Ja. Bäh. Ja, stimmt. Die Gurgelwasser. Bäh. Michael und Conny planschen und baden, was das Zeug hält. Und das Gummikrokodil ist die ganze Zeit dabei. Aber keiner der anderen Schwimmer will sich so richtig davor erschrecken. Die beiden baden so lange, bis sie Gänsehaut bekommen und richtig Hunger haben. Dann essen sie alle vier im Strandkorb Abendbrot und beobachten dabei die vorbeifahrenden Schiffe. Ach, ist das schön hier. Ich könnte den ganzen Abend hier sitzen bleiben. Ja, ich auch. Aber so langsam wird es Zeit zum Zähneputzen. Was ist, Kinder? Seid ihr bereit? Och, schon wieder Zähneputzen? Mhm. Das habe ich doch heute Morgen erst gemacht. Was denn? Und heute Mittag nicht? Na, dann wird's aber Zeit. Los, komm mit zum Männerwaschhaus. Bin ich denn auch ein Mann? Ja, ein kleiner Mann. Und ab, Zahnbürste und Handtuch holen, ne? Okay. Es gibt ein Waschhaus für Frauen und eins für Männer. Michael geht mit Papa, Conny mit Mama mit. So ganz sauber ist es nicht in den Waschräumen. Aber das ist kein Wunder, wenn so viele Menschen dort duschen und Haare waschen. Hier ist das aber voll. Wollen die alle duschen? Ja, Michael. Die Campinggäste wollen alle die Sonnenmilch und den Sand abwaschen, so wie wir. Aber du wirst sehen, es geht ganz schnell. Schau mal, wie viele Duschkabinen es gibt. Oh ja, das sind viele. Guck mal hier. Was der Junge für einen roten Rücken hat. Er ist wohl ein bisschen zu lange in der Sonne geblieben. Oder er hat sich nicht richtig eingecremt. Das tut bestimmt ganz schön weh. Mhm. Du, Jürgen, ich bleibe ganz bestimmt nicht zu lange in der Sonne. Das ist sehr vernünftig, Michael. Komm, hier ist eine Dusche frei. Jetzt wird's spannend. Die erste Nacht im Zelt. Das ist vielleicht aufregend. Die Luftmatratze schaukelt, wenn man sich bewegt, und im Gebüsch raschelt es. Ob das ein Hase ist oder sogar eine Fledermaus? Conny weiß, dass es bei uns tatsächlich Fledermäuse gibt, die nachts auf die Jagd nach kleinen Insekten gehen. Draußen wird es immer dunkler. Trotzdem sind noch Schritte und entfernte Stimmen zu hören. Später prasseln Regentropfen auf das Zelt. Das hört sich toll an. So langsam wird Conny müde und Michael fallen schon fast die Augen zu. Dann erzählt Mama noch eine Regentropfen-Gute-Nacht-Geschichte. Und dann hatten sich all die kleinen Regentropfen verabredet, die Erde zu besuchen. Einige sagten, kommt, wir besuchen unsere Verwandten im Meer. Andere wollten etwas Gutes tun und die Blumen und Gräser befeuchten, damit die am nächsten Tag ordentlich wachsen würden. Und wieder andere hatten beschlossen, bei Conny und Michael auf das Zelt zu prasseln, um die beiden so richtig müde zu machen. Und tatsächlich, es waren noch nicht alle Regentropfen auf dem Zelt angekommen. Da waren die beiden schon eingeschlafen. Und wirklich schliefen die beiden jetzt tief und fest. Es war aber auch ein aufregender Tag gewesen, mit dem Packen und Einladen, der Autofahrt, dem Mann vom Campingplatz, dem Nachmittag am Strand, dem Abendessen im Strandkorb und all dem anderen. Bevor Conny einschlief, dachte sie noch einmal kurz daran, dass sie den Ball draußen hatte liegen lassen. Ob der durch den Regen wohl auch wachsen würde? Dann war es ganz still, draußen und im Zelt. Bis. Oh! Ih, das ist nass! Annette, Jürgen, mein Schlafanzug ist ganz nass. Wie ist es denn? Lass mal sehen. Oh ja, du hast zu dicht an der Zeltwand gelegen. Dadurch ist der Regen hindurchgekommen. Oh ja. Komm, zieh mal dein Hemd aus, Michael. Hier hast du ein T-Shirt. Ja. Oh, das ist ja wirklich ganz nass. Hier, ein Arm. So geht's. Siehst du? Alles wieder trocken. Und jetzt tauschen wir beide einfach den Platz. Komm, leg dich hier hin. Und, hepp. Ja, so. Ja. Liegst du gut? Alles klar? Alles klar. Dann kann ich die Taschenlampe wieder ausknipsen. Mama, ich muss mal. Ja. Durch die Stimmen ist Conny wach geworden. Mama geht mit ihr ins Waschhaus. Das Gras ist ganz nass. Alles ist dunkel und irgendwo macht es Conny fasst ganz fest Mamas Hand und beeilt sich, damit sie schnell wieder zurück zum Zelt kommen. Mitten in der Nacht ist es doch zu unheimlich auf dem Zeltplatz. Am nächsten Tag scheint wieder die Sonne. Am Meer ist es oft so, dass das Wetter ganz schnell wechselt. Conny und Mama holen Brötchen aus dem kleinen Laden auf dem Campingplatz. Hier gibt es Brötchen, Butter, Marmelade, Käse, aber auch Zeitungen, Nudeln, Dosensuppen, Töpfe und alles andere, was man auf einem Zeltplatz so gebrauchen kann. Nach dem Frühstück will die ganze Familie wieder an den Strand. Diesmal muss Papa mit ins Wasser. Schön nass, was? Da darf ich aber jetzt auf die Luftmatratze. Doch. Das ist jetzt meine. Schubst mich doch runter, wenn ihr schafft. Ja, los, Michael, hilf mir, den Papa muss runter. Schubst doch. Da, runter ins Wasser. Weg. Später dann sammeln Conny und Michael Steine am Strand. Sie bauen eine Sandburg und verzieren sie damit. Hier müssen noch welche hin. Pass mal mit an, Michael. Ich will aber noch einen Aussichtsturm bauen. Ist gut, dann sammle ich noch mehr Steine. drüben liegen ganz viele. Und Holzstücke sind hier angespannt worden. Oh, zeig mal. Was ist das denn für ein Schmutz? Das ist kein Schmutz, das ist Seetang. Pflanzen aus dem Wasser, die losgerissen und an den Strand geschwemmt worden sind. Da bewegt sich aber was. Wo? Hier, ein komisches Tier. Das geht seitwärts. Seitwärts? Ah, das ist ein kleiner Krebs. Ja, ein richtiger Krebs. Die Sonne ist gar nicht gut für ihn. Ich will ihm einen Teich bauen. Ich will ihm auch einen Teich bauen. Nimm die Schaufel und mach hier ein großes Loch. Ist gut. Ich grab mit den Händen einen Kanal, vom Meer bis zum Teich. Dann kann immer frisches Wasser in den Teich laufen. Oh ja, toll. Es dauert eine ganze Weile, bis der Teich fertig ist. Und dann will der Krebs überhaupt nicht in das Loch, sondern lieber ins Meer zurückkrabbeln. Also bauen Conny und Michael noch mehr Kanäle und Staudämme. Andere Kinder kommen und helfen ihnen dabei, sodass immer mehr Gräben entstehen und die Erwachsenen einen großen Bogen um diesen Teil des Strandes machen müssen. Dann setzt sich Michael in den Strandkorb, um keinen Sonnenbrand zu bekommen. Er hat den roten Rücken des Jungen vor der Dusche nicht vergessen. Conny holt für alle Eis bei dem kleinen Laden und ganz schnell ist wieder ein erlebnisreicher Tag am Strand vergangen. Am nächsten Morgen liegen überall am Strand glibberige, weiß-durchsichtige, runde Dinge. Das sind Quallen. Das Wasser muss letzte Nacht ziemlich unruhig gewesen sein. Dann ist ein Quallenschwarm in die Strömung geraten und an Land geschwemmt worden. Die sind überall. Hier ist nicht eine Stelle ohne die Dinger. Puh, sind die eklig, bäh. Wollen wir mal eine anfassen? Nein, Conny, nicht anfassen. Auch nicht mit einem Stock? Mm-mm. Guck mal. Wie Wackelpudding. Nur nicht so bunt. Hier ist eine rote. Vorsicht, Conny. Das sind Feuerquallen. Die darfst du auf keinen Fall berühren. Heute macht es nicht so viel Spaß, ins Wasser zu gehen. Denn auch hier sind die Quallen unterwegs. Sie sehen aus wie kleine Gespenster. Und mit einer Feuerqualle möchten Conny und Michael auf keinen Fall Bekanntschaft machen. Deshalb bummelt Conny mit Mama die Uferstraße entlang. In den Läden dort gibt es eine Menge zu sehen. Schau mal, Conny, was für schöne große Muscheln es hier gibt. Möchtest du so eine haben? Ja, schon. Aber Mama, ich möchte keine gekaufte Muschel haben, sondern lieber selber welche sammeln. Also gehen die beiden weiter und bewundern, was man sonst noch alles kaufen kann, wenn man möchte. Schwimmtiere in allen Formen und Farben. Landkarten, Buddelschiffe, Wimpel und Aufkleber, Spielzeug und allerlei Kleinkram. Bald sind die Quallen wieder weg. Nun können die Kinder wieder baden, was sie auch oft und lange tun. Aber mit Mama und Papa unternehmen sie auch noch andere Sachen. Sie machen eine Bootsfahrt und unternehmen eine ganz lange Wanderung am Steilufer entlang. An den Abenden grillt Papa und Michael darf ihm dabei helfen, die Würstchen auf den Grill zu legen. Manchmal kocht Mama auch auf dem Campingkocher Nudelsuppe oder Spaghetti. Viel zu schnell ist der Urlaub vorbei. Am letzten Tag gehen sie abends essen. Zum Nachtisch gibt es ein großes Eis mit Früchten und Sahne und Schokostreuseln obendrauf. Und Conny hat zum Abschluss noch eine Nachricht für die anderen. Wisst ihr eigentlich schon, wohin wir nächstes Jahr in die Ferien fahren? Nein. Wohin denn? Ich weiß es. Zum Zelten an die Ostsee. Ja, gern. Das waren vielleicht tolle Ferien. Den ganzen Tag draußen und nachts auch noch. Naja, im Zelt eben. Aber das ist fast so, als wenn man draußen schläft. Den großen Spielplatz haben wir auch noch oft besucht und ganz viele andere Kinder kennengelernt. Und selbst Michael hat richtig gut schwimmen gelernt. Aber in den nächsten Ferien sind wir dann doch nicht wieder an die Ostsee gefahren. Mama, Papa und ich jedenfalls nicht. Wir sind nämlich mit einem richtigen großen Flugzeug geflogen. Aber das ist eine andere Geschichte. Hallo, hier ist wieder eure Conny. Wisst ihr noch, wie ich in den Kindergarten gekommen bin? Das ist jetzt schon lange her und eine ganz andere Geschichte. Diesmal geht es nämlich um die Schule. Aber nicht um irgendeine Schule, sondern um eine ganz besondere. Die Reitschule. Das ist die beste Schule, die ich mir überhaupt vorstellen kann. Heute ist Frühlingsfest. Mit einer Bude zum Dosenwerfen, mit Waffeln und Zuckerwatte, mit einer Tombola, bei der man Lose zieht und ganz viel gewinnen kann, mit Musik und einem bunten Karussell. Und vor allem mit dem Ponyreiten. Ungeduldig wartet Conny mit anderen Kindern darauf, bis sie endlich an der Reihe ist. Papa, ich will das Schwarz-Weiße. Kann ich das Schwarz-Weiße Pony haben? Muss mal sehen. Wenn es gerade frei ist, versuchen wir es. Oh ja, bitte. Jetzt, komm schnell. Ja. Warte, ich helfe dir rauf. Und, jupp. So, halt dich gut fest. Es geht los. Ja, ja. Tatsächlich gelingt es Connys Papa, sie auf das hohe, schwarz-weiße Pony zu setzen. Ganz groß fühlt sie sich da oben und winkt ihrem Papa glücklich zu. Reiten ist ein tolles Gefühl, so hopsig und so schaukelig. Viel zu schnell sind die Runden vorbei. Papa, Papa, ich will noch mal. Nein, Conny, das geht jetzt leider nicht. Schau, wie viele Kinder noch darauf warten, bis sie auch reiten können. Ach, Papa, bitte. Beim nächsten Mal, Conny, dann darfst du wieder. Jetzt müssen wir nach Hause. Mama wartet sicher schon auf uns. Komm runter. Hopp. Zu Hause redet Conny nur noch von dem Pony. Und sie sucht alle alten Zeitschriften nach Pferdebildern durch, um sie auszuschneiden und an die Wand zu hängen. Oh Mama, das Pony war so lieb, mit seinen dunklen Augen und dem weichen Fell. Ich hätte es am liebsten mit nach Hause genommen. Oh, dann hätten wir aber ein wenig Platzprobleme bekommen. Aber warum? So groß war es doch gar nicht. Es hätte in meinem Bett schlafen können und im Garten hätte ich Äpfel für das Pony gesammelt. Und dann wäre ich auf ihn zur Schule geritten. Ja. Wie Pippi Langstrumpf. Na komm her, dann bin ich wohl lieber dein Pony. Steig auf meinen Rücken. Au ja. Wie? Höher, Pony, los. Galopp. Schneller. Du langsames Pony. Das Pony ist müde, Conny. Es hat nur nicht genug Heu zu fressen bekommen. Hier hast du das Heu, mein kleines Pony. Friss! Immer wieder müssen Mama oder Papa Pferd spielen und Conny auf allen Vieren durch die Wohnung tragen. Dann verteilt Conny die Sofakissen und Polster in ihrem Zimmer und hüpft selbst als Pony über die Hürden. Aber am liebsten hätte sie immer noch ein echtes, ein eigenes Pony. Auch in den nächsten Tagen gibt Conny keine Ruhe. Immer wieder spricht sie von dem Pony und noch mehr Pferdebilder landen an ihrer Wand. Und schließlich verspricht Mama ihr, dass Conny reiten lernen darf. Reiten lernen? Reiten kann ich schon. Ich brauche bloß noch ein Pferd. Aber dann freut sich Conny doch sehr, als Mama eine Reitschule gefunden hat. Jetzt kann sie es gar nicht mehr abwarten. Sofort müssen sie ins Auto steigen und hinfahren. So, da sind wir. Ja, hier riecht es nach Pferden. Und das muss Silke sein. Ja, hallo. Ich bin Silke, die Reitlehrerin. Und du bist Conny, nicht wahr? Ja, ich bin Conny. Und wo kann ich reiten? Immer langsam mit den jungen Pferden. Erstmal werde ich deiner Mutter und dir die Anlage zeigen. Kommen Sie mit? Ja, gern. Komm, Conny. Okay, das hier sind die Weiden. Mhm. Hier ist unser Außenplatz. Und direkt daneben ist der Waschplatz. Und jetzt gehen wir mal in die Reithalle. Oh ja. So, das hier ist die kleine Zuschauertribüne. Und hier in der Reithalle findet auch der Unterricht statt. Sehr, sehr schön. Unterricht? Jetzt gleich? Na, erstmal wollen wir uns doch die Ställe ansehen. Und die Ponys, oder? Oh ja. Gesagt, getan. Conny erkennt sofort, wo die Ponyställe sind und läuft schon mal voraus. Anders als die großen Pferde haben die Ponys hier keine hohen, vergitterten Boxen, sondern oben offene, freundliche Holzverschläge. Die Namen der Ponys stehen auf große Schilder geschrieben. Flecki, Janka, Bella, Ferdinand. Das riecht gut. Nach Heu und Stroh und Pferden. Und nach Leder. Aber so laut wie du schnupperst, müssen die Pferde dich ja für ein ganz merkwürdiges Tier halten. Siehst du? Conny möchte aus dem Stall überhaupt nicht mehr weg. Am liebsten würde sie jedes Pony streicheln, mit ihm reden, ihm einen Apfel oder eine Möhre geben. Aber Silke meint, dass es noch mehr zu tun gibt. Wenn du reiten möchtest, brauchst du vor allem eine Reitkappe. Eine Kappe? Aber warum denn? Beim Frühlingsfest hatte keiner eine Kappe auf. Ja, dort gehen die Pferde auch immer nur ganz langsam im Kreis. Und sie werden dabei geführt. Mhm. Aber normalerweise ist Reiten nicht ungefährlich. Es kann immer passieren, dass du vom Pferd fällst. Und weil dem Kopf dabei nichts geschehen darf, brauchst du eine Reitkappe. So wie diese hier. Die ist ja so hart wie ein Fahrradhelm. Mhm, ganz genau. Und deshalb schützt sie den Kopf auch so gut. Denk dran, ohne Kappe kommt mir hier keiner aufs Pferd. Und aufs Pony? Auch nicht. Endlich ist es soweit. Connys erste Reitstunde. Und natürlich hat Conny eine Reitkappe auf dem Kopf. Aber nicht nur das. Papa hat ihr auch gleich eine richtige Reithose und ein paar Reitstiefel besorgt. Conny freut sich mächtig auf den Reitunterricht. Aber er soll für sie zunächst mal mit einer kleinen Enttäuschung beginnen. Zunächst üben wir mal das Aufsteigen. Auf einem Holzpferd? Mhm. Du wirst sehen, dass nicht so einfach ist, wie es aussieht. Wenn du hier das Aufsteigen geschafft hast, sehen wir weiter. Also, du stellst den linken Fuß auf dieser Seite, den linken, in den Steigflügel. So. Ganz schön hoch. Allerdings. Dann stößt du dich mit dem rechten Fuß vom Boden ab und schwingst ihn über den Pferderücken. So und hopp. Ja. Gut so. Ja. Und jetzt langsam in den Sattel gleiten. Langsam. Ja, so ist es richtig. Prima, Conny. Als nächstes zeige ich dir, wie man die Zügel hält. Das ist besonders wichtig. Sie enden nämlich am Gebiss. Und das befindet sich hier beim Pferd im Maul. Du darfst also niemals an den Zügeln ziehen. Das tut dem Pony weh. Dann sind die Zügel also gar nicht zum Festhalten da? Oh nein, nur zum Lenken. So, pass auf. Die müssen immer schön gerade sein. Ganz leicht gespannt. Und hier führen sie zwischen dem kleinen Finger und dem Ringfinger durch. So? Mhm. Sehr gut. Hier hängt dann so eine kleine Schlaufe, damit du die Zügellänge immer ein wenig verändern kannst. Schön mit Gefühl. Ja, genau so. Na, das sieht doch alles schon ganz gut aus. Es fühlt sich auch gut an. Na, prima. Dann geht es endlich in die Reithalle. Conny ist ganz aufgeregt. Sie darf auf der gutmütigen Flecki reiten. Und Silke, ihre Reitlehrerin, gibt dabei lautstark Anweisungen. Gerade halten, den Rücken durchgestreckt und die Beine locker. Kopf hoch und nicht so hin und her wackeln damit. Hände ruhig, Conny. Nicht an den Zügeln festhalten. Ja, ja, ich gebe mir ja Mühe. Mühe genügt nicht. Hör auf das, was ich sage. Gerade halten, keinen Buckel machen. Ja, so ist es viel besser. Und achte auf die Zügel, jetzt sind sie zu locker. Ja, so. Conny hat viel zu tun, um all die Anweisungen zu befolgen und dabei auch noch im Sattel zu bleiben. Dann rutscht einer ihrer Füße aus dem Steigbügel. Und als Conny danach angelt, fällt sie beinahe herunter. Puh, reiten ist doch nicht so einfach. Aber es macht riesig Spaß. Am Aber auch wenn das Reiten nicht so einfach ist, wie Conny es sich vorgestellt hat, mit jeder Reitstunde geht es besser. Flecki begrüßt Conny immer ganz erfreut, indem sie ihre Nase an Connys Pullover putzt. Hier, Flecki, ich habe dir eine ganz große Möhre mitgebracht. Oft bringt Conny ihrem Pony Möhren oder Apfelstücke mit. Zuerst hat Conny beim Füttern etwas Angst, aber das Pony nimmt die kleinen Leckereien ganz vorsichtig mit seinen weichen Lippen. Im Unterricht lernt Conny jetzt, wie man das Pony mit den Beinen vorwärts treibt, wie man es zum Halten bringt und wie man mit den Beinen, dem Gewicht und den Zügeln das Pony lenkt. Die Kraft muss aus dem Rücken kommen. Richtig tief einsitzen, Conny. So, und jetzt die Beine ran. Und treiben, wenn sie nicht so richtig will. Ja, da siehst du. Dann lob sie auch mal, wenn sie es so gut gemacht hat. Ja, brav, meine kleine Flecki. Gut machst du das. Viel besser als ich. Aber ich lerne ja auch noch. Und damit wollen wir jetzt gleich mal weitermachen. Auf dem Zirkel geritten. Immer schön im Kreis. Mhm. Die Zügel, Conny. Vergiss die Zügel nicht. Ja, schön so. Super. Und Beine ran. Es wird immer besser, Conny. Conny kommt jetzt früher zu den Reitstunden, denn vor dem Reiten wird das Pferd geputzt und natürlich müssen die Reitschüler das selber machen. So haben sie gleich Kontakt zu dem Pferd. Sie striegeln sich warm und das Pony freut sich, wenn es schön sauber ist. Das gefällt dir, was, Flecki? Schön sauber bist du jetzt wieder. Nur noch die Mähne ein wenig bürsten und ganz vorsichtig das Heu aus dem Schweif machen. So. Hallo Silke. Hallo Conny. Oh, ich sehe, du bist schon fleißig. Na, dann zeige ich dir auch gleich mal, wie du mit einem Hufauskratzer den Dreck aus den Hufen holst. Schau genau hin. Und hoch das Bein. Ja, so ist es gerade. So, schau. Es geht ganz einfach. Immer schön hier am Strahl entlang. Das ist das Weiche hier in der Mitte. Aber ist das nicht gefährlich? Kann einen das Pferd nicht aus Versehen treten, wenn man so dicht an den Hufen steht? Während du den Huf in der Hand hältst? Wenn es dich dann treten will, fällt es um. Auch nach dem Reiten wird das Pony noch einmal geputzt. Aber dann dauert es nicht so lange, weil kein Stalldreck mehr im Fell ist. Als nächstes lernt Conny das Pferd zu satteln. Die Sättel und das Zaumzeug hängen in der Sattelkammer. Das ist Fleckis Sattel. Oh, boah, ist der schwer. Oh, Hilfe, ich falle. Aua. Na komm, ich helfe dir. Aua. Du bist über die herunterhängenden Steigbügel gestolpert. Die Steigbügel sollten eigentlich immer richtig hochgezogen sein. So wie hier. Und dann machst du eine Schlaufe. So, guck. Und das Zaumzeug nimmst du am besten so. Und legst diesen Teil dann von unten hier rüber. Guck, dann kannst du nicht drauftreten, siehst du? Ja, und eigentlich ist es ganz einfach. Hast du dir irgendwo wehgetan? Nein, gar nicht. Gut, dann zeige ich dir jetzt auch noch, wie du den Sattel am besten trägst. Wenn du hier durchgreifst, so nämlich, dann ist es ganz einfach. Lass mich mal versuchen, Silke. Aber gern, bitte sehr. Meinst du so? Mhm, so ist es richtig. Dann zeigt Silke Conny auch noch, wie man den Sattel auf den Pferderücken legt. Flecki kennt das schon. Sie macht sich ganz dick, als Conny den Sattelgurt festschnallt. Schau mal, wie die sich aufbläst. Wie dick sie den Bauch machen kann. Wenn du dann ein wenig geritten bist, sitzt der Sattel viel zu locker. Dann musst du anhalten und nochmal nachgurten. Das darfst du nie vergessen. Sonst rutschst du nämlich irgendwann mal mitsamt dem Sattel vom Pferd. Zeigst du mir denn jetzt auch, wie ich das Zaumzeug richtig anlege? Na klar. Schau, zunächst nimmst du das Gebiss und schiebst es dem Pferd ins Maul. Na, Flecki, willst du wieder das Maul nicht aufmachen? Na komm. Na, so ist brav. Siehst du? Puh, das hätte ich mich nie getraut. Einfach den Daumen ins Maul schieben und aufdrücken? Auch da kann überhaupt nichts passieren. Anders als wir Menschen haben Pferde hier hinten nämlich keine Zähne. Die haben's gut. Da müssen sie weniger putzen. Conny ist jetzt mit mehreren Kindern in einer Reitgruppe. Gemeinsam macht es viel mehr Spaß, reiten zu lernen. Und sie können es schon gut genug, dass Silke nicht mehr so ganz genau auf jeden Einzelnen aufpassen muss. Weil schönes Wetter ist, findet der Unterricht heute draußen statt, auf dem Außenplatz. Silke schlägt etwas Besonderes vor, damit die Kinder noch mehr Sicherheit auf dem Pferd bekommen. Hört mal alle her! Reitet einfach im Schritt hintereinander her wie bisher. Dann versucht ihr, ohne durchzuparieren, mit der Hand die Fußspitzen zu berühren. Ich hab's geschafft! Sieh nur! Sehr schön, Conny. Ja, du auch, Lisa. So, und jetzt auf der anderen Seite. Und jetzt könnt ihr mal versuchen, euch auf dem Pferd andersrum hinzusetzen. Was? Das geht doch. Ja, einfach das Bein hoch und herumschwingen. Aber nur, wenn ihr euch sicher genug dafür fühlt. Ja, das macht Spaß. Danke, das schrecke ich in Ruhe. Natürlich fühlen sich alle Kinder sicher genug, um die Spiele mitzumachen. Und es bringt allen großen Spaß. Conny und Lisa möchten nebeneinander reiten, aber Lisas Janka will Flecki immer beißen. Also müssen sie Abstand voneinander halten. Dann reiten die Kinder Schlangenlinien, große Bogen und im Slalom um Hindernisse herum. Conny kann jetzt auch im Trab und im schnellen Galopp reiten. Terab, Flecki. Terab. Ja, so ist gut. Und jetzt Galopp. Los, hey, ich hab Galopp gesagt. Galopp, Flecki. Manchmal will Flecki einfach nicht so, wie Conny will. Flecki ist eben doch ein erfahrenes Schulpony. Und die haben durchaus ihren eigenen Kopf. Aber dafür ist so ein Schulpony ideal geeignet, gefahrlos auf ihm das Reiten zu lernen. Und das macht ja so viel Spaß. Nach dem Reiten müssen die Pferde abgesattelt und am Waschplatz gewaschen werden. Weil Mama danach immer noch nicht da ist, um Conny und Lisa abzuholen, helfen sie beim Ausmisten. Mit der Mistgabel hebt Conny das alte Stroh mit den Pferdeäpfeln in die Schubkarre. Puh, ist das schwer. Und das stinkt. Lisa leert die Schubkarre beim Misthaufen aus. Conny fegt und breitet frische Einstreu aus. Und als Connys Mama dann kommt, traut sie ihren Augen nicht. Conny, das glaube ich ja nicht. Zu Hause magst du nicht mal mehr dein Zimmer aufräumen und hier müsstest du freiwillig die Box aus? Ja. Zum Abschluss vor den Ferien gibt es einen Ausritt in die freie Natur mit Picknick am See. So hat Conny sich das Reiten vorgestellt. Hoch auf dem Pferd über die Wald- und Feldwege zu traben, frei und unbeschwert. Das macht vielleicht Spaß. Jetzt kann ich wirklich reiten und so viel steht fest. In den großen Ferien mache ich das kleine Hufeisen. Das heißt, wir machen das kleine Hufeisen. Nicht wahr, Flecki? Und irgendwann wird Conny sicher mal ein eigenes Pferd haben. Sie spart nämlich jede Woche ihr ganzes Taschengeld. Geldstück für Geldstück wandert in ihr Sparschwein. Ob es bald reicht? Ich glaube, es wird eine ganze Weile dauern, bis ich genug Geld für ein Pferd zusammen habe. Und ganz ohne Mama und Papa geht's sowieso nicht. Aber Reiten bringt so viel Spaß, ich möchte überhaupt nie mehr was anderes machen. Wer lernt jeden Tag dazu und probiert gern Neues aus? Wer ist fröhlich und ganz wunderbar? Mit wem vergeht die Zeit im Nu? Wer sieht immer lustig aus mit ihrer roten Schleife im Haar? Das ist meine Liebste, meine beste Freundin Conny. Mit Conny macht die Welt Spaß, da erlebst du was. Meine Klügste, meine beste Freundin Conny. Ja, meine Freundin ist immer für mich da. Oh, oh, ist doch klar. ist doch klar.